Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 26 bis 28. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollten, und er hat ihre Grenzen festgelegt. Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden, denn er ist keinem von uns fern. Gott segne dieses Wort. Na, in diesem Bibeltext hier aus der Apostelgeschichte lernen wir mehr von der Predigt von Paulus in Athen zu der Zeit. Und Gott ist nah. Und was hier passiert ist, ist, dass Paulus umgeben ist von vielen Philosophien und Ideen, ja, also Ideen, die Menschen haben über Dinge, über Sachen, über Gott natürlich oder Götter vielmehr. Und Paulus versucht ihnen mitzuteilen, dass Gott nah ist. Und warum er das tut, ist ihm so dargestellt, dass er, dass der Heilige Geist ja in und durch die Menschen wirkt, nach Jesus Christus Kreuzigung, Wiederauferstehung und seiner Himmelfahrt hat Jesus Christus uns ja den Heiligen Geist geschenkt. Und das hat er eben auch den Menschen hier getan, und Paulus spricht hier durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er hilft den Menschen hier zu verstehen, dass Jesus Christus, also Gott im Fleische, durch den Heiligen Geist auch ihnen, den Menschen, nah ist. Und ich ermutige euch, geht mal rein in die Apostelgeschichte und lest mal selber im Kapitel 17, das ist Vers 16 bis 34, lest das mal durch, was Paulus da versucht, den Menschen nahe zu bringen. Wie nah Gott eigentlich ist, ja. Und ich will euch das nicht alles vorwegnehmen, aber es kommt darauf an, dass ihr versteht, die verschiedenen Reaktionen der Menschen, dass manche Menschen Jesus Christus annehmen und manche Menschen eben Christus ablehnen. Und wir beten, dass eben alle Menschen zu Christus kommen und hier auch Paulus folgen in seinem Aufruf zu verstehen, wer Gott eigentlich ist, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und das ist die Einladung hier. Und geht mal rein in die Apostelgeschichte, lest mal die ganze Apostelgeschichte durch. Da ist so viel zu sehen, auch wie der Heilige Geist wirkt durch Petrus und auch die Mission von Paulus, vor allem dann im zweiten Teil der Apostelgeschichte. Da ist so viel zu entdecken und auch zu sehen, wie der Heilige Geist wirkt, ja, und Jesus Christus sich auch manifestiert im Leben der Apostel hier. Und hier besonders eben Paulus auf seiner Missionsreise hier in Athen. Und lieber Jesus, wir danken dir für die Wahrheit, dass du uns so nah bist. Gar nicht fern, aber ganz nah. Und das ist nur möglich durch den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, der zu uns gekommen ist. Und wir alle zu dir kommen als reuige Sünder und in und durch dich im Heiligen Geist wachsen und du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und das Böse abzulegen, die Sünde, uns von der Sünde fernzuhalten. Aber wenn wir doch sündigen, dass wir gleich zu dir kommen als reuige Sünder und du uns dann hilfst. Wir bekennen und bereuen und wenden uns ab von der Sünde und du hilfst uns dann auf unserem Weg, Glaubensweg. Wir danken dir für dein Wort und dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir beten dies für alle Menschen, in die Bibel zu gehen, die Bibel zu lesen und alles wahrzunehmen. Es ist so ein Geschenk, dein Geschenk an alle Menschen, dass die Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit und darauf kommt es an. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel.